Praise God. Preist Gott. Eine Revolution der Gnade findet gerade auf der ganzen Welt statt. Und sie ist die einzige Hoffnung für die Menschheit. Wir sehen, wie es um die Welt steht. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wir sehen Gesetzlosigkeit auf alle mögliche Art und Weise. Wir sehen verschiedene Formen der Verwirrung. Wir sehen, wie Menschen unter Depressionen und psychischen Krankheiten leiden wie noch nie zuvor. Angesichts all der modernen Technik, die unser Leben bequemer machen soll, müssten wir doch eigentlich gesünder und stärker sein. Amen. Auch unsere Charaktere sollten friedlicher, ruhiger und gelassener sein. Doch stattdessen streiten und kämpfen die Leute. Sie grollen und hassen einander und sind depressiv und bedrückt. Wenn wir uns all diese Dinge anschauen, dann denken wir schnell, das Problem ist, dass sie Gott nicht gehorchen. Sie haben keine Moral. Aber das ist es nicht. Wenn Gehorsam helfen würde, hätten die Juden es geschafft. Sie hatten 1500 Jahre lang das Gesetz, und doch musste Jesus kommen. Moral ist also nicht die Antwort. Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Antwort. Das Evangelium von Jesus Christus. Manche fragen vielleicht, Pastor, was ist das Evangelium? Nun, Paulus nennt es das Evangelium der Gnade und des Friedens. Wenn wir Gnade sagen, sagst du nun vielleicht, Pastor Prince, mir ist aufgefallen, dass in eurer Arbeit und bei euren Leuten in der Gemeinde die Gnade sehr betont wird. Warum? Weil Gnade das Evangelium ist. Das Evangelium ist die Gnade Gottes. Der Apostel Paulus sagt, ich bezeuge das Evangelium von der Gnade Gottes. Wenn wir uns die Lehre unter den ersten Christen anschauen, geht es dort immer um Jesus und sein vollbrachtes Werk. Oder du fragst nach Buße. Wir sind uns alle einig, dass Buße ein grundlegendes Element der Verkündigung des Evangeliums ist. Aber nicht so, wie die meisten es vermitteln. Nämlich, erst wenn du von der Sünde umkehrst und dann an Jesus glaubst, wirst du gerettet. Nein, du hast es falsch herum erklärt. Du hast es ganz verdreht. Das ist keine gute Nachricht mehr. Wenn die Menschen aus eigener Kraft umkehren könnten, bräuchten sie Jesus nicht. Dann hätten sie ja selbst die Kraft zum Umkehren. Die Buße, die Gott meint, ist ein Umkehren zu Gott hin. Ich will euch ein Beispiel zeigen. In Apostelgeschichte 10 erschien Petrus ein Engel. Erinnert ihr euch? Der Engel sagte zu Petrus, er solle zum Haus eines Mannes namens Cornelius gehen. Das war ein römischer Hauptmann. Es war offensichtlich ein Mann mit einer guten Moral. Er tat viele gute Werke. In der Bibel steht, dass Cornelius selbst eine Vision gehabt hatte, bevor Petrus zu seinem Haus kam. Ein Engel war ihm erschienen und hatte gesagt, deine Almosen, Almosen sind wie Spenden, deine Spenden und deine guten Werke, ja, selbst deine Gebete, durch die du versucht hast, mit Gott zu sprechen und den Himmel zu erreichen, allein deine Versuche sind von Gott wahrgenommen worden. Aber seht ihr das? Er sagt nicht, du gehörst zu Gottes Familie, all diese Dinge machen dich zu einem Kind Gottes, diese Dinge haben dich gerettet. Nein. Der Engel musste Cornelius trotzdem noch sagen, schick ein paar Männer zu einem bestimmten Haus, dort ist ein Apostel mit dem Namen Petrus, hol ihn hierher. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst. Du und dein ganzes Haus. Und als Petrus kam, sagte er Folgendes. Petrus ist wirklich lustig. Er sagte, ihr wisst, dass ich mit euch keine Gemeinschaft haben darf. Damals hatten Juden und Nichtjuden keinen Kontakt zueinander. Aber er sagte, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Unterschied zwischen den Menschen machen soll. Also hört zu. Und dann sprach er über Jesus. Er erzählte ihnen einfach von Jesus und machte sie mit Jesus bekannt. Und am Ende seiner Predigt, oder vielmehr auf ihrem Höhepunkt, passierte etwas. Ich will nicht sagen, dass es das Ende der Predigt war, denn Petrus hätte weiter gepredigt. Aber Petrus kam zu dem Punkt, an dem er sagte, von ihm, Christus, haben alle Propheten Zeugnis abgelegt, damit alle, die an ihn glauben, die Vergebung der Sünden empfangen. Und in der Bibel steht, dass etwas geschah, als er diese Worte sagte. Als er diese Worte sagte, hier wird Buße nicht erwähnt. Die Menschen taten nicht Buße, weder durch Worte noch durch Werke. Ich wiederhole, als Petrus in seiner Predigt zu dem Punkt kam, an dem er sagte, von ihm haben alle Propheten Zeugnis abgelegt, damit jeder, der an Jesus glaubt, die Vergebung der Sünden empfängt. Lesen wir im nächsten Vers. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Damit war die Predigt von Petrus zu Ende. Ende der Predigt. Er konnte nicht mehr weiter predigen. Viele Tage danach erfuhr die Gemeinde in Jerusalem davon, denn es war das erste Mal, dass Nichtjuden gerettet wurden. Das ist die Verkündigung des Evangeliums. Er stellte den Menschen keine Bedingungen, sondern zeigte ihnen vielmehr, dass sie das Evangelium umsonst empfangen konnten. Aber umsonst heißt nicht, dass es billig ist. Es hat Gott seinen Sohn gekostet. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn opferte, um die Stelle von dir und mir, den Sündern, am Kreuz einzunehmen. Er trug das Urteil für all unsere Sünden, denn er trug unsere Sünden mit seinem eigenen Körper ans Kreuz. Das Urteil wurde an ihm vollstreckt. Und da das Urteil an ihm vollstreckt worden ist, kann es nicht mehr an uns vollstreckt werden. Das wäre ungerecht. Genauso wie es im Alten Testament ungerecht gewesen wäre, wenn Gott zugelassen hätte, dass jemand einen Menschen tötet und ungeschoren davonkommt. Seine Sünde musste bestraft werden, sonst wäre Gott ungerecht. Heute wäre es ungerecht, wenn Gott dich bestrafen würde, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, der für deine Sünden gelitten und alles bezahlt hat. Gott hat es also so geführt, dass sowohl dem Aspekt der Gerechtigkeit seiner Person als auch seiner Liebe Genüge getan werden. Sie werden beide verherrlicht. Gott hat seine Gerechtigkeit nicht verletzt, um uns seine Liebe zu zeigen. Das Kreuz ist der Ort, an dem sich Gerechtigkeit und Liebe vereinen. Rechtmäßig. Und Gott wird mit all seinen Eigenschaften am Kreuz verherrlicht. All seine Eigenschaften, ob Gerechtigkeit, ob Rechtschaffenheit, ob Heiligkeit, ob Liebe, ob Barmherzigkeit oder ob Gnade, alles wird am Kreuz verherrlicht. Überleg das mal. Das Kreuz ist eine wunderbare Andacht darüber, wie Jesus durch seinen Tod den Vater verherrlicht hat. Und deswegen geht es beim Kreuz um mehr als nur um die Vergebung unserer Sünden. Beim Kreuz geht es darum, dass Jesus den Vater mit seiner Tat verherrlicht hat. Dass er all seine Eigenschaften vollkommen erfüllt und verherrlicht hat. Gott sagte nicht, du bist mein Sohn, du solltest nicht dort hängen. Damit würde er eine seiner Eigenschaften verletzen, nicht wahr? Gott hat seinen Sohn gegeben, um an unserer Stelle dort zu hängen, damit er heute an unserer Stelle auf der rechten Seite des Vaters sitzen kann. Amen. Einige Tage, nachdem Petrus diese Predigt gehalten hatte, wurde er zu den Ältesten gerufen. Zu den jüdischen Ältesten, die gläubig geworden waren. Jakobus war der Hauptpastor dieser Gemeinde in Jerusalem. Petrus wurde zu ihnen gerufen. Sie sagten, wir haben gehört, dass du zu den Nichtjuden gegangen bist. Ja. Und wir haben gehört, dass du für sie gepredigt hast. Er sagte, ja, was hätte ich denn sonst tun sollen? Er sagte, Gott hat ihnen... Hört gut zu. Gott hat ihnen durch den Glauben reine Herzen gegeben. Und dann sagte jemand von den Aposteln, die dort versammelt waren, wisst ihr, was er sagte? Dann hat Gott auch den Nichtjuden die Buße zum Leben gegeben. Er verwendete das Wort Buße. Aber wenn man sich das ganze Geschehen anschaut, steht dort nichts von Buße, wie wir sie kennen und uns im religiösen Sinn vorstellen. Doch was dort passierte, war Buße. Die Apostel sagten selbst, also hat Gott auch den Nichtjuden die Buße zum Leben gegeben. Manchmal verwenden wir das Wort Buße und manchmal nicht. Es bedeutet, sein Denken zu ändern, etwas anderes zu glauben, denn damit fängt alles an. In der Welt da draußen schaut man auf den Charakter, man sucht nach dem Guten im Menschen, man sucht nach all diesen Dingen. Aber Gott sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Das steckt in uns allen drin. Die Sünde ist in uns. Und wie zerstört man die Sünde, die im Menschen ist, den man liebt, ohne den Menschen zu vernichten? Das Kreuz ist die Antwort darauf. Es gibt keine andere Antwort. Wenn man dem Menschen eine Reihe guter Taten nennt, die er vollbringen muss, oder diese und jene Moral, oder auch die 10 Gebote, die er erfüllen soll, dann kann ihn all das nicht retten. Alles, was Jesus am Kreuz getan hat, sein Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung, all das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und die Apostel zogen umher und predigten dieses Evangelium. Dann ein weiteres Beispiel in Apostelgeschichte 13, wo Paulus in einer Gemeinde predigte. Heute liegt dieser Ort in der Türkei. Ich bin mit Pastor Mark dort gewesen. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit Pastor Mark wird es nie langweilig. Wir waren vor einigen Jahren mit unseren Familien im Urlaub dort in der Türkei. Und wir besuchten den Ort Antiochia in Pisidien. Es gibt 2 Antiochias. Das andere Antiochia ist das, wo die Christen zuerst Christen genannt wurden. Das liegt im heutigen Syrien. Aber dieses Antiochia liegt in der Türkei, in Kleinasien. Dort waren wir, an der Stelle, an der die Synagoge gestanden hat, in der Paulus gepredigt hat. Und als Paulus in dieser Synagoge predigte, sagte er Folgendes. Die meisten seiner Zuhörer waren Juden, aber es gab auch ein paar Nichtjuden darunter, Konvertierte, Proselyten. Er erzählte ihnen fast die ganze Bibel, das Alte Testament. Und dann kam er zu Jesus. Er sagte, durch ihn sind alle, die glauben. Wer? Alle. Das bist auch du. Durch ihn sind alle, die glauben, gerecht gesprochen von allem, von dem wir durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konnten. Überlegt euch das einmal. Und nicht nur das, wir empfangen auch die Vergebung der Sünden. Wir schauen uns die ganze Rede an, okay? Paulus spricht hier über den Teil mit der Gerechtigkeit, über den Petrus nicht gesprochen hat. Das ist das Evangelium in seinem ganzen Umfang. Vielleicht denkst du manchmal, ich wünschte, ich hätte davon eine Kassettenaufnahme. Gut, heute verwenden wir CDs. Nein, die sind auch schon ziemlich veraltet. Heute haben wir MP3 und solche Formate. Nun, was es auch sein mag, vielleicht wünschst du dir manchmal eine Predigt von Paulus zu hören. Du denkst, Paulus, kann das richtige Evangelium bitte mal aufstehen? Denn wenn ich heutzutage auf YouTube gehe, ist das so verwirrend. Manche reden dort über die Erlösung durch Herrschaft, dass Jesus der Herr über alles sein muss, sonst ist er überhaupt nicht dein Herr. Aber wenn du Netflix schaust, ist er in diesem Moment sicher nicht der Herr über das, was du dir da ansiehst. Bei manchem, was du dir auf Netflix ansiehst, ist er in diesem Moment nicht der Herr über dein Leben. Es gibt viele Dinge, über die du nicht sprichst, bei denen er nicht der Herr über dein Leben ist. Ja, wir befinden uns in dem Prozess, ihm immer mehr zu erlauben, diese Bereiche zu betreten, deren wir uns nicht einmal bewusst sind. Aber in dem Moment, in dem wir zum Glauben kommen, glauben wir einfach an den Herrn Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und wenn wir sagen, dass er überhaupt nicht unser Herr ist, wenn er nicht der Herr über alles ist, bedeutet das, dass du trotzdem verloren bist, wenn du irgendwann stirbst und er gerade nicht der Herr deines ganzen Lebens ist. Und das ist nicht das Evangelium. Solche Lehren sind weit verbreitet. Das ist so traurig. Wenn Menschen nach Antworten hungern, gehen sie zu den sozialen Medien und dann finden sie dort solche Dinge wie, ja, du bist durch Gnade gerettet, aber... Es liegt auch in deiner Hand. Du musst etwas dafür tun, dass du deine Erlösung behältst. Nein, mein Freund, in der Bibel steht, da wir durch Glauben gerecht sind, haben wir Frieden mit Gott. Amen. Wir haben Frieden mit Gott. In der Bibel steht, er hat uns von dem zukünftigen Zorn befreit. Das heißt nicht, ich rette dich und dann bist du auf Bewährung. Ich beobachte, was du machst. Nein, Gott ist nicht wie dein Chef. Er verhält sich nicht wie wir Menschen. Wenn er uns einmal rettet, rettet er uns für immer. Amen. Paulus predigte also diese Worte. Darum wird euch durch diesen Menschen die Vergebung der Sünden verkündigt. Bedingungs- und kostenlos. Es wird dir zugesprochen. Hast du das bemerkt? Darum wird euch durch diesen Menschen die Vergebung der Sünden verkündigt. Du musst nichts beisteuern, es wird dir zugesprochen. Das Gesetz fordert immer von dir, etwas zu tun, aber die Gnade gibt. Sie wird jedem umsonst zugesprochen, der an sie glaubt. Wenn wir das tun, nennt die Bibel das Glaube. Dann nehmen wir in Besitz, was bereits vollbracht worden ist. Paulus sagt, durch diesen Menschen wird euch die Vergebung der Sünden verkündigt und durch ihn wird jeder gerechtfertigt, der glaubt und der durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konnte. Dazu gehören auch die 10 Gebote. Könnt ihr mir folgen? Überlegt euch das einmal. Das haben wir alles schriftlich. Dank Gott haben wir eine ganze Predigt von Paulus von Anfang bis Ende. Da hast du deine MP3. Lies es einfach laut und nimm es auf. Dann ist es genauso, als würdest du eine Predigt von Paulus hören. Das ist das wahre Evangelium. Aber heute würden bestimmt manche zu Paulus kommen und sagen, aber Paulus, du kennst sie nicht. Du weißt doch nicht, welchen Hintergrund sie haben. Du kannst nicht einfach sagen, durch diesen Menschen wird euch die Vergebung der Sünden verkündigt. Du musst ihnen sagen, dass sie zuerst dies ablegen und jenes aufgeben und mit dem und dem aufhören müssen. Du kannst doch nicht einfach uneingeschränkt sagen, durch diesen Menschen wird euch die Vergebung der Sünden verkündigt. Und was meinst du eigentlich damit, wenn du sagst, durch ihn wird jeder gerechtfertigt, der nicht durch das Gesetz des Mose gerechtfertigt werden konnte? Wie kannst du das sagen? Denn genau das geschah. Die Juden in der Synagoge ärgerten sich. Viele von ihnen ärgerten sich über Paulus. Aber in der Bibel steht, die Nichtjuden hörten ihm gern zu und baten darum, dass ihnen das Wort auch am nächsten Sabbat verkündigt wurde. Ich wünsche mir, dass dieses Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Wie hängt davon ab, welcher Generation man angehört? Die eine Generation hat große Fußballstadien genutzt, um die Leute einzuladen. So war es von D.L. Moody bis zu Billy Graham. Aber die Zeiten ändern sich. Das Evangelium nicht. Die Verkündigung nicht. So war es auch bei Martin Luther. Vor ihm hatte es einen Mann namens Jan Hus gegeben. Er war eigentlich der Vater der Reformation. Er war derjenige, der die Wahrheit aufdeckte, dass wir durch den Glauben an Christus gerecht werden und nicht durch Werke. Aber zwischen der Zeit von Jan Hus und der Zeit von Martin Luther, etwa 50 Jahre später, geschah etwas. Martin Luther wird zugeschrieben, die Reformation begonnen zu haben. Das ist auch richtig. Was heißt Reformation? Die Kirche lehrte zu dieser Zeit, dass man gerettet wird, indem man Geld bezahlt oder Buße tut oder auf etwas verzichtet oder etwas befolgt. Aber all das stimmt nicht. Wir werden aus Gnade durch Glauben gerettet. All die anderen Dinge sind einfach die Folge des Lebens. Ich finde es schön, was Martin Luther einmal sagte. Der Apfelbaum bringt die Äpfel hervor, nicht die Äpfel den Apfelbaum. Nicht die Äpfel bringen den Apfelbaum hervor, sondern der Apfelbaum die Äpfel. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du wiedergeboren bist, hat Gott dir seinen Geist gegeben. Du bist nun eins mit Christus. Du bist ein Apfelbaum. Du bringst gute Früchte hervor, Äpfel. Es ist nicht so, dass die Äpfel, die guten Taten, dich hervorbringen. Du bringst die Früchte hervor. Sehr tiefgründig, was? Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr darüber beten. Diese Sache mit den Äpfeln ist sehr tiefgründig. Für Singapurer würde man vielleicht einen Durianbaum nehmen. Gute Durians. Mawang und D20. Oder welche auch immer. Die besten sind die schwarzen. Die Durians bringen nicht den Durianbaum hervor, sondern der Durianbaum die Durians. Nicht wahr? Vielleicht sagst du jetzt, Pastor, aber wenn man den Samen in den Boden sät, wächst daraus der Baum. Aber vor dem Samen war der Baum da. Woher kommt der Same? Vom Durianbaum. Im Endeffekt führt es also immer wieder zurück zum Baum. Amen. Sonst wäre es, als würde dein Sohn sagen, eigentlich habe ich mich selbst gemacht. Nein, Junge, ich habe dich gemacht. In Zusammenarbeit mit deiner Mutter. Also respektiere sie bitte auch, ja? So einfach ist das also. Bei Martin Luther war also etwas passiert. Jan Hus wurde übrigens auf dem Scheiterhaufen verbrannt. von den religiösen Leuten, die glaubten, er würde es den Menschen zu leicht machen. Und solche Leute gibt es bis heute. Ich sage euch, diese Generation ist immer noch da. Wir machen es nicht leicht. Und leicht heißt auch nicht, dass es billig ist. Gott hat es für uns gemacht, sodass es umsonst ist. Also gebt Gott die Ehre. Amen. Jan Hus wurde also auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber über 50 Jahre später kam Martin Luther. Was war der Unterschied? Zwischen Jan Hus und Martin Luther war etwas passiert. Die Druckerpresse war erfunden worden. Der Buchdruck. Printing Press. Das hatte es noch nie zuvor gegeben. Und wisst ihr, was Martin Luther tat? Er druckte seine 95 Thesen. Er druckte mehr, als sie verbrennen konnten. Seine Gegner verbrannten viele seiner 95 Thesen, aber er druckte so schnell, dass es sich trotzdem verbreitete. Und die Reformation breitete sich aus. Das waren damals ihre sozialen Medien. In der Zeit, bevor es die Gutenberg-Presse gab, mussten die Leute alles mündlich weitergeben. Und was meint ihr, wer Herrn Gutenberg auf die Idee gebracht hatte? Er war übrigens ein gläubiger Mann. Es kam von Gott. Das erste Buch, das mit der Gutenberg-Presse gedruckt wurde, war die Bibel. Alle Bücher, die wir heute haben, verdanken wir dieser Druckerpresse. Amen. Auch heute sollen wir also die Weisheit Gottes gebrauchen. Wir sollen uns auf die Zeiten einstellen, aber im Felsen verankert sein. Der verändert sich nie. Wir sind in Jesus Christus verankert, aber wir sollen uns an die Zeiten anpassen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Gott segne euch. Das ist das Evangelium, Leute. Das verkündigen wir. Alles, was ich tue, soll also dem dienen, dass jeder, der meine Predigten hört oder etwas von mir zu irgendeinem Thema liest, das Evangelium darin findet. Deswegen predige ich immer das Evangelium. Ich streue das Evangelium immer hier und dort ein. Und das Evangelium ist auch eine Offenbarung der Gerechtigkeit. Durch ihn ist jeder gerecht gesprochen, der glaubt. Seine Beziehung zu Gott ist in Ordnung gebracht worden. Es ist, als würde das himmlische Gericht dich anschauen und der Teufel würde sagen, dieser Mensch hat gesündigt. Und Gott würde sagen, Freispruch. Und der Teufel, hä? Warum? Weil jemand an deiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat und schon für diese Sünde hingerichtet wurde. Und nicht allein das. Derjenige selbst hat nie gesündigt. Aber er ging hin und wurde dein Stellvertreter. Und weißt du was? Jesus hat dem Vater nie mehr Freude gemacht als in dem Moment, als er am Kreuz hing. Ja, als Gott, der dreimal heilig ist, wandte er sich von ihm ab. Und Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir alle wissen, dass es das erste Mal war, dass er seinen Vater mit mein Gott ansprach. Als er rief, es ist vollbracht, blickte er wieder auf. Da sagte er, Vater, es ist bezahlt. Nachdem es vollbracht war, sprach er seinen Vater wieder mit Vater an. Und als Vater wandte Gott sich ihm wieder zu. Jesus hat seinem Vater nie mehr Freude gemacht als in dem Moment am Kreuz. Er sagt an einer anderen Stelle, dass sein Vater ihn immer geliebt hat. Er war täglich seine Freude, bevor wir geschaffen wurden. Schon bevor die Erde geschaffen war. In den Sprüchen heißt es, ich war jeden Tag seine Freude. Wir lieben unsere Kinder und sagen, Gott ist wie wir. Nein, Gott hat dich geschaffen, damit du seine Vaterliebe und die Familienbeziehung zwischen Vater und Sohn verstehst. Wir sind das Ergebnis von etwas, das es schon zuvor in aller Ewigkeit gegeben hat. Mit so viel Liebe. Woher kommen dann all die Probleme, Pastor Prince? Die Welt ist verrückt. Wenn ich Gott wäre, hätte ich die Welt nicht so geschaffen. Wenn du Gott wärst, wären wir alle erledigt. Ich will dir etwas sagen. Gott hat die Welt nicht so geschaffen. Gott hat die Welt nicht so geschaffen, dass du dein Blut untersuchen lassen und auf dein Alter achten und mit einem bestimmten Alter erwarten musst, dass bestimmte Dinge passieren. Gott hat dich nicht einmal so geschaffen, dass du stirbst. Das war nicht sein Plan. In der Bibel steht, dass der Tod ein Feind ist. An mehr als einer Stelle in der Bibel heißt es, dass der Tod ein Feind für Gott ist. Gott wollte nie, dass wir sterben. Nicht einmal, dass wir alt werden. krank werden und leiden. Woher kommt das dann, Pastor Prince? Weil der Mensch Gott nicht gehorcht hat. Gott sagte, ich gebe euch einen freien Willen. Und darin liegt die Gefahr. Gott kann nicht einfach seine Macht nutzen und er will etwas Falsches tun. Das wäre nur KI. Eine KI gehorcht ihrem Schöpfer. Eine KI kann nichts von selbst tun. Hast du das gewusst? Die Leute reden von selbstfahrenden Autos. Aber das Problem damit ist folgendes. Stell dir einmal vor, dass ein alter Mann an der Straßenecke steht und eine Gruppe Kinder auf der anderen Seite. Man hat die Kontrolle über das Auto abgegeben, die KI übernimmt und ein LKW kommt dir entgegen. Auf einer Seite ein alter Mann und auf der anderen eine Gruppe Kinder. Auf welche Seite schwenkt die KI? Mein Rat wäre, das Auto selbst zu lenken. Die Intelligenz, die Gott dir geschenkt hat, übersteigt die der KI. Die KI dient dir, aber du dienst nicht der KI, okay? You don't serve AI. Alright? Okay. Amen. Amen. Alles, was mit Robotern gemacht wird, ist so starr und unnachgiebig in seiner Präzision. Aber in dem, was der Mensch macht, gibt es auch Spontanität. Da herrscht Leben, nicht wahr? Da kann etwas fließen. Wenn die KI auf ein Problem stößt, muss sie alles neu berechnen. Bei uns? Naja, hoffen wir, dass bei uns gut eingespeichert ist, dass wir jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Amen. Aber darin liegt Leben. Das Leben kann man nicht voraussagen. Das Leben ist spontan. Der Mensch hat also vor Gott gesündigt. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Darum kann Gott nicht sagen, ach, ich ignoriere das einfach. Das hat Konsequenzen, nicht wahr? Du kannst nicht sagen, ich entscheide mich dafür, meinen Finger ins Feuer zu halten, ohne ihn zu verbrennen. Du kannst entscheiden, wo du deinen Finger hinhältst, aber Finger plus Feuer ist gleich Verbrennung. Gott hat dem Menschen gesagt, wenn du sündigst, dann stirbst du. Du wirst zuerst innerlich sterben und von mir getrennt werden. Das wahre Ich, der geistliche Mensch. Dann wird langsam auch dein äußerer Mensch sterben. Und genau das ist passiert. Könnt ihr mir folgen? Das Evangelium ist also nicht die Lehre vom Gesetz. Es ist die Lehre der Gnade, des vollendeten Werks. Das Gesetz ist gut, aber es kann uns nicht gut machen. Das Gesetz ist heilig, aber keiner kann durch das Gesetz heilig werden. Wir stehen also nicht mehr auf dem Berg Sinai, auf dem Gott Israel die 10 Gebote gegeben hat. Israel war das einzige Volk, dem Gott die 10 Gebote gegeben hat. Über uns andere steht in der Bibel, jeder Mensch hat sein Gewissen und das bezeugt, dass das Werk des Gesetzes in sein Herz geschrieben ist. Aber Israel hat am Berg Sinai die 10 Gebote bekommen. Sagt, Berg Sinai. Das ist heute der Berg Sinai in Saudi-Arabien, okay? Der Berg Sinai. Nicht das Sinai-Krankenhaus in New York. Und was geschah mit den Menschen am Fuß des Berges, als Gott die 10 Gebote gab? Sie starben alle. Versteht ihr? Die Juden sagen uns, dass das das Pfingstfest ist. Pfingsten bedeutet 50. Pfingstlich bedeutet also der 50. Tag. Das ist ein Festtag. Der 50. Tag nach dem Passafest. Pfingsten. Gott gab das Gesetz und 3000 Menschen starben. Spulen wir weiter zum neuen Bund. Die Jünger waren in dem oberen Zimmer versammelt, die 11 Apostel. Sie hatten auch jemanden ausgewählt, um Judas zu ersetzen. Sie alle waren in dem oberen Zimmer. In der Bibel steht, dass dieses Haus mit dem oberen Zimmer auf dem Berg Zion stand. Sagt, Berg Zion. Es stand auf dem Berg Zion. Und was zu Pfingsten geschah, sagt uns so viel. Denn in Apostelgeschichte 2 heißt es in Vers 1, als aber der Tag der Pfingsten sich erfüllte, Gott wartete auf diesen Tag, denn das Gesetz war am ersten Pfingstfest gegeben worden. Unter der Gnade wartete Gott, bis der Tag des Pfingstfestes gekommen war, den sie alle feierten. Deswegen waren sie alle versammelt. In Jerusalem waren viele Menschen, um Pfingsten zu feiern. Und was gab Gott dieses Mal? Den Geist, nicht das Gesetz. Petrus ging hinaus und predigte, und 3000 Menschen wurden gerettet. Als das Gesetz gegeben wurde, starben 3000 Menschen. Als die Gnade gegeben wurde, als der Geist gegeben wurde, wurden 3000 Menschen gerettet. Gott hat mir vor langer Zeit einmal gesagt, zieh mit deiner Kanzel vom Berg Sinai zum Berg Zion um. Amen. Fang an, vom Gnadenthron aus zu predigen. Und nicht mehr vom Richterstuhl aus. Amen. Zu Pfingsten, an dem Tag, als Gott den Geist ausgoss, geschah auch noch etwas anderes, das die Kirchenwelt bis heute nur zögernd anerkennt oder annimmt. Alle 120 Personen, die in dem oberen Zimmer versammelt waren, erlebten es. Maria, die Mutter von Jesus, war auch dabei. Sie waren alle versammelt. Der Heilige Geist kam und sie fingen alle an, in fremden Sprachen zu sprechen, wie der Geist es ihnen zu sagen eingab, heißt es in der Bibel. Seht ihr das? Sie selbst sprachen, nicht der Heilige Geist. Viele bitten um die Taufe mit dem Heiligen Geist, aber halten den Mund geschlossen. Gott wird dich nie zwingen. Gott zwingt dich nicht. Verstehst du? Das Gesetz fordert, die Gnade versorgt. Die Versorgung ist also da. Sie strömt in dich hinein, aber du musst den Mund öffnen und es herauslassen. Vielleicht sind es Worte, die du nicht verstehst. Das ist meistens so. Du wirst nicht verstehen, was du sagst. Aber das ist das Schöne daran. Denn bis dahin hat dich dein Verstand tyrannisiert. Dein Verstand hat dich mit seiner Logik in eine Depression getrieben, bis du innerlich das Gefühl hast, durchzudrehen. Dein Verstand, deine Logik, wird immer wieder versuchen, dir einzureden, solange ich es nicht verstehen kann, werde ich es nicht glauben. Dabei gibt es so vieles, das wir nicht verstehen und doch glauben. Wenn du Netflix schaust, verstehst du auch nicht, wie diese kleine Kiste funktioniert. Gut, heute ist es keine Kiste mehr, es ist nur eine kleine, dünne Platte. Du weißt nicht, wie es funktioniert, dass all diese Bilder angezeigt werden. Komm schon, tu nicht so. Du weißt nicht, wie das alles funktioniert. Vielleicht ein paar von euch. Aber selbst wenn, weißt du trotzdem nicht, wie du die Elektronen erklären kannst. Woher sie kommen und wer sie geschaffen hat und wie sie in dein Haus kommen, sodass du Netflix schauen kannst. Aber das hält dich nicht davon ab, es zu schauen und zu genießen. Leute, die sagen, ich muss alles wissen, erst dann vertraue ich, erst dann glaube ich. Das ist Unsinn. Sie wollen einfach nicht glauben. Amen. Wenn du in ein Flugzeug steigst und der Mann im Lautsprecher sagt, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Pilot Lim Peng San. Wir fliegen in einer Höhe von 4.000, 5.000, dann kannst du nicht wissen, ob das wirklich der Pilot Peng San ist. Aber du setzt dich hin und entspannst dich. Oder gehst du etwa nach vorne und fragst, kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Sie haben einen komischen Namen. Peng San heißt Ohnmacht, wisst ihr? Nein, das machst du nicht. Du vertraust dem Mann, den du noch nie gesehen hast. Aber bei Gott sagst du, ich muss zuerst dies haben, ich muss zuerst das sehen. Du musst mir dies zeigen, du musst mir... Nein, das ist allein deine Einstellung. Es ist dein Herz. Das Problem ist dein Herz, okay? Amen. Okay. Amen, Pastor Prinz, richtig so. Okay. Ah, danke. Gott segne dich. Good boy. Guter Junge. Okay, so. Wir erleben also eine Revolution der Gnade. Und der Teufel hat Angst. Deswegen müssen wir keine Angst vor all den Symptomen der Welt und der Dunkelheit haben. Wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das müssen wir glauben. Die Leute sind jetzt reif für die Antwort. Selbst wenn sie weiterhin sündigen und alle möglichen perversen Sünden begehen. Ja, selbst je mehr sie es tun. In der Bibel ist vom Kelch der Ungerechtigkeit die Rede, dessen Maß voll wird. Je mehr du sündigst, desto weniger Freude wirst du daran haben. Je mehr du sündigst, desto leerer wirst du dich fühlen. Je mehr du sündigst, desto weniger kannst du dich befriedigen. Und irgendwann hört man damit auf, weil man abgestumpft ist. Auch Fußballspieler können abstumpfen. Sie können so viel spielen, dass sie ihr Können verlieren. Wisst ihr, was ein guter Manager dann macht? Er lässt sie ein Jahr pausieren. Wenn sie dann zurückkommen, spielen sie umso besser. Ich hoffe, dass du hörst, was der Geist dir sagen will. Glaubst du, dass Gott nicht weiß, dass Sünde zerstört und nicht glücklich macht? Gott hat das schon immer gewusst, aber wir nicht. Der Teufel lässt es so erscheinen, als würde Gott uns etwas vorenthalten. Aber der Teufel hasst dich. Du bist als Gottes Ebenbild geschaffen. Er kann Gott nicht direkt angreifen, darum greift er dich an. Weil du die Krone der Schöpfung bist. Du bist das Glanzstück der Schöpfung, Gottes Ebenbild. Zu Pfingsten wurde den Menschen also eine Gabe gegeben. Das war das Gebet in fremden Sprachen. Überleg das mal. Was früher das Gesetz war, ist heute der Geist. Und wie zeigt sich das? Indem sie in fremden Sprachen beteten. Sie alle beteten in fremden Sprachen, auch Maria. Hört ihr das, Leute? Und nun zum Bibeltext. Aber eigentlich habe ich schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Epheser 6. Lesen wir den Schluss von Epheser 6. Dort haben wir beim letzten Mal aufgehört. Alle anderen Teile der Rüstung habt ihr schon kennengelernt. Erinnert ihr euch? Ihr habt eure Lenden mit Wahrheit gegürtet und den Brustpanzer angelegt. Vergangenheitsform. Das habt ihr schon getan. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er sagt dir, dass du durch Glauben gerecht bist. Du legst ihn um deine Brust, Amen. Denn der Teufel greift dein Herz an. Diabolos heißt auf Griechisch Ankläger, wörtlich. Es ist eigentlich ein juristischer Ausdruck, der Kläger, er kritisiert dich. Also achte darauf, dass du den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegst. Aber das ist nicht deine Gerechtigkeit. Wenn es deine Gerechtigkeit ist, wird der Teufel Löcher in deinen Brustpanzer stechen. Nein, es ist die Gerechtigkeit von Jesus, die du trägst. Wenn du angeklagt wirst, sprich einfach leise aus, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und glaube es. Darauf schaut Gott. Weiter. Die Füße sind gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Immer bereit. Ein Soldat muss immer bereit sein und darf sich nie überraschen lassen. Amen. Und dann, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Eigentlich, ihr habt den Schild des Glaubens ergriffen, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das Einzige, das ihr noch empfangen müsst, ist dies. Und nehmt, das Wort nehmt ist im Griechischen eigentlich das Wort empfangt. Empfangt den Helm des Heils, also die Hoffnung des Heils. Und das Schwert. Das ist die einzige Angriffswaffe der ganzen Waffenrüstung. Der Rest besteht aus Schutzausrüstung. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Wie ich letzte Woche gesagt habe, sehen wir, betet zu jeder Zeit und denken, dass es damit anfängt. Aber im Griechischen steht hier zuerst das Wort dia. Und das Wort dia, D-I-A, bedeutet mit Hilfe von oder durch. Dieses in dem hier in dieser Übersetzung bedeutet also eigentlich durch. Man könnte es so lesen, durch euer Gebet oder mit Hilfe eurer Gebete zu jeder Zeit. Wie empfangen wir also den Helm des Heils? Wie empfangen wir das Schwert des Geistes? Kennt ihr die Pilgerreise? Da empfängt er das Schwert. Der Christ empfängt das Schwert auf übernatürliche Weise. Es wird ihm gegeben, nicht wahr? Und wie? Durch das Beten im Geist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das möchte ich zuerst schnell erklären. Vielleicht fragst du, warum ist hier das Beten in fremden Sprachen gemeint? Es muss das Beten in fremden Sprachen sein. Ich lese dir kurz etwas vor. Du kannst es dann später genauer studieren. In 1. Korinther 14 sagt Paulus, wenn ich in fremden Sprachen bete, dann betet mein Geist. Welcher Teil von dir betet? Dein Geist, okay? Mein Geist betet. Und später sagt er dann, ich will mit dem Geist beten und ich will mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen und ich will mit dem Verstand singen. Manche sagen, dass das Beten im Geist einfach nur ein Beten mit den Impulsen des Heiligen Geistes ist. Das klingt erst einmal gut. Und man betet wirklich mit den Impulsen des Heiligen Geistes in fremden Sprachen. Aber wie erklärst du dann das hier, ich will auch mit dem Verstand beten? Würde das heißen, ohne diese Impulse? Nein, mit dem Verstand heißt, dass du in einer dir bekannten Sprache betest. Paulus sagt, ich mache beides. Ich singe im Geist. Was heißt das? Beten und singen in fremden Sprachen. Und ich singe auch mit dem Verstand. Wenn du sagst, dass es beim Beten im Geist einfach mehr Impulse gibt und mehr Salbung, dann gibt es hier wohl keine Salbung? Du musst ja konsequent bleiben. Nein, es ist also ganz klar, die Bibel erklärt sich selbst. Wenn ich in fremden Sprachen bete, betet mein Geist. Dein Geist, Freund, ist der Teil von dir, in dem der Heilige Geist wohnt. Ich sage dir, das ist dein Allerheiligstes. Denn denk daran, dass ihr der Tempel Gottes seid. Dein Körper ist der Tempel Gottes. Vergleichen wir ihn mit der Stiftshütte des Mose. Dort gab es einen äußeren Vorhof. Wir sagen, der äußere Vorhof ist unser Körper. Aber eigentlich stimmt das nicht. Schau genau hin. Denk daran, dass euer Körper ein Tempel ist. Das Wort hier bei Tempel ist das Wort für Allerheiligstes. Für das Heiligtum und das Allerheiligste. Dein Körper ist der Tempel, das innere Heiligtum. Das Heiligste und das Allerheiligste. Das sehen wir hier. Versteht ihr? Deswegen hat Gott mir vor vielen Jahren durch seine Gnade diese Erkenntnis geschenkt. Wenn du in fremden Sprachen betest, kannst du auch die Auslegung davon bekommen. Manchmal übersetzt man, aber manchmal bekommt man die Auslegung auch unterwegs und auf einmal denkt man, ich verstehe es. Ich verstehe es. Es ist sonnenklar. Du fragst einen Freund, verstehst du es auch? Was? Ich verstehe es. Verstehst du es auch? Was denn? Ich weiß nicht, aber ich verstehe es. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich sehe es vor mir. Wie konnte ich nur so blind sein? Jetzt sehe ich die Antwort. Und auf einmal ploppt die Weisheit Gottes hoch. Du hast im Geist gebetet und das ist die Auslegung dazu. Ich würde jetzt so gerne darüber sprechen, dass es ein Geheimnis ist, wie wir die Weisheit Gottes aussprechen. Ich möchte über diese Stelle reden. Wer im Geist in Sprachen betet, spricht Geheimnisse aus. Und über diese, wir sprechen die Weisheit Gottes unter den Weisen aus. Ich möchte über die Stelle reden, in der es heißt, der natürliche Mensch nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes ist, denn er kann es nicht erkennen, weil es nicht in Worten gesagt wird, in denen menschliche Weisheit gelehrt wird. Was sind Worte, in denen menschliche Weisheit gelehrt wird? Unsere Muttersprache, zum Beispiel Deutsch. Wir reden nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. 1. Korinther 2. Das ist eine Weisheit, die die Welt nicht kennt. Es ist wie im Buch der Sprüche, wo es heißt, es gibt eine Weisheit, einen Rat für deine Arbeit, für deine Kindererziehung, für deine Familie, für jede Schwierigkeit, die du erlebst, für Krankheiten oder was es auch sein mag. Es gibt eine Weisheit, die man nicht auf YouTube findet. Und auch nicht bei Experten, denn Experten haben Grenzen. Wir sind Gott dankbar, dass es sie gibt. Wir danken Gott für alle Opfer, die sie bringen, aber sie haben Grenzen. Nur Gott hat keine Grenzen. Er ist allwissend. Er weiß genau, was das Problem ist. Du hast vielleicht die gleiche psychische Krankheit wie jemand anderes, aber in deiner Situation ist die Lösung eine andere. Du hast vielleicht das gleiche körperliche Leiden wie jemand anderes, aber in deinem Fall ist es nicht dasselbe. Das eine kann vom Trinken kommen, das andere vom Rauchen, das nächste vom Stress und das übernächste hat genetische Ursachen. Der Heilige Geist weiß, wie man richtig für diese Krankheit betet. Das ist das Beten in fremden Sprachen. Und noch etwas sehr Interessantes, aber nicht jetzt gleich, okay? Ich habe dich gewarnt, wenn ich sehe, dass du auf dein Handy schaust. Mach es nicht jetzt. Aber du kannst auf YouTube oder Google nach dem Begriff Gebet in fremden Sprachen neurowissenschaftlich untersucht suchen. Jede führende Zeitung in Amerika hat über diese Studie berichtet, die an der University von Pennsylvania von einem Arzt namens Dr. Newberg durchgeführt worden ist. Sie haben Christen gesucht, die im Geist beten und ihnen Elektroden angelegt. Und nur, dass du es weißt, er selbst ist kein Christ. Doch er sagte, wir können uns das nicht erklären. Wenn jemand meditiert oder in seiner eigenen Sprache betet, ist normalerweise der Frontallappen im Gehirn aktiv. Aber hier ist es anders. Es scheint, als käme das Gebet von einer anderen Stelle im Gehirn. Und wir wissen nicht, welche. Der Teufel hasst das Sprachengebet. Er kann es nicht entschlüsseln. Er kann den Code nicht knacken. Er versteht nicht, was du sagst. Wenn eine Lehre sehr umstritten ist, dann frag dich einmal, warum. Die Gerechtigkeit durch Glauben, also das Evangelium, wird bis heute heftig angegriffen. Warum? Weil der Teufel Angst hat. Der Name von Martin Luther wird gehasst und verachtet. Bis heute herrscht so viel Hass auf Martin Luther. Dabei ist er tot. Natürlich ist er im Himmel. Aber sie hassen ihn immer noch. Warum? Wegen der Gerechtigkeit durch Glauben. Der Teufel hasst das. Und welche Lehre wird heute angegriffen? Die Gnade. Gnade. Religiöse Geister können sie nicht akzeptieren. Diese Geister stellen das Gesetz so sehr wie möglich in den Vordergrund. Wie gesagt, hat Gott das Gesetz als Ergänzung gegeben, als Zusatz. Paulus sagt, das Gesetz ist hineingekommen. Wie? Wie ist es hineingekommen? Hier wird das gleiche Wort verwendet wie bei Spionen, die heimlich hereinkommen, um unsere Freiheit auszuspionieren. Es ist das gleiche Wort. Das zeigt, dass dies nicht der ursprüngliche Plan war. Es kam zusätzlich herein, um dem Menschen zu zeigen, dass er es allein nicht kann. Aber der Mensch benutzt das, das ihm zeigen soll, dass er es nicht kann, um sich selbst zu rechtfertigen. Pastor Prince, aber wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, ist das Gesetz los. Nein, das Wunderbare ist, dass du den Heiligen Geist in dir hast, wenn du wiedergeboren wirst. Und dann wandeln wir wie Christus. Darin steckt eine moralische Güte, die über das Gesetz hinausgeht. Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Unter der Gnade gibst du. Wie stehlen? Du teilst aus. Unter dem Gesetz heißt es, du sollst nicht die Ehe brechen. Unter der Gnade hast du heimlich immer wieder schöne und wunderbare Gedanken über deine Frau. Du denkst, du, meine Güte, ist das toll. Sie weiß nicht einmal, dass ich das über sie denke. So etwas schenkt einem die Gnade. Könnt ihr mir folgen? Ich weiß, dass ich Pausen machen muss. Ich vergesse immer, dass ihr denkende Menschen seid. Ihr ruft nicht Halleluja, ihr seid denkende Menschen. Er hat uns also eine Sprache geschenkt, die wir nicht verstehen, damit wir uns nicht darin verfangen können. Denn was passiert, wenn wir beten? Du betest zum Beispiel für deinen Sohn und das Gebet überwindet Raum und Zeit. Es überwindet Raum und Zeit. Warum? Weil du für die Zukunft beten kannst. Du kannst für die Vergangenheit beten, in der das Trauma begonnen und die Angst ausgelöst hat, die du heute hast. Diese Angst, die sogar Psychiater lange untersuchen müssen. Du musst ihnen viel Geld bezahlen, damit sie es herausfinden. Und manchmal stimmt es nicht einmal. Aber der Heilige Geist weiß es. Du betest zum Beispiel für deinen Sohn und weißt nicht einmal, dass du für deinen Sohn betest. Du spürst eine Unruhe und betest einfach. Du betest für deinen Sohn, nicht wahr? Du weißt es nicht einmal, aber du betest für deinen Sohn. Morgen, am Mittwoch, wird er eine Straße überqueren. Dort wird ein Mann vorbeikommen, der schon tagsüber betrunken ist. Er hat zu viel getrunken. Er fährt genau in diesem Moment vorbei. Das Gebet sagt, Gott beschütze den Jungen. Hindere ihn daran, die Straße in diesem Moment zu überqueren. Stell ihm Hindernisse in den Weg. Und der Junge wird aufgehalten. Der Lehrer wird ihn rügen und er muss nachsitzen. Der Junge wird denken, ach Mann, der Himmel ist gegen mich. All diese Dinge dienen dir zum Besten, kleiner Junge. Auch wenn du es nicht verstehst, denn deine Mutter betet, aber sie weiß nicht einmal, was sie betet. Gott schenkt uns so oft Bewahrung, für die wir ihm nicht einmal danken können, weil wir es nicht wissen. Wir danken ihm nur für das, was wir wissen. Ihm wird viel zu wenig gedankt. Und wir danken zu wenig. Wenn wir am Sonntag zusammenkommen, loben und preisen wir ihn und beten ihn an, für das, was er ist und für alles, was er getan hat. Für all die Dinge, von denen wir wissen und für alles, was wir nicht wissen. Amen. Stell dir vor, die Mutter wüsste es. Die Mutter wüsste, wofür sie für den Jungen betet. Ich sage dir, wenn sie wüsste, was in der nächsten Woche am kommenden Mittwoch passieren könnte, würde der Junge die ganze Woche nicht zur Schule gehen, nicht wahr, ihr Mütter? Habe ich recht? Nur um sicher zu gehen, vielleicht ist es ja doch nicht der Mittwoch, sondern der Montag, ich weiß es nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist also besser, wenn wir manchmal nicht wissen, wofür wir beten. Vor vielen Jahren, bevor die Revolution der Gnade in der New Creation Church stattfand, in den frühen 90er Jahren, predigte ich über das Beten in Sprachen. Alle Predigtserien über das Sprachengebet stammen aus diesen Jahren. Und wisst ihr, was nach einer dieser Serien über das Sprachengebet passierte? Sie löste die Revolution der Gnade von 1997 aus. Menschen unter der Gnade verstehen die Gnade, wenn sie im Geist beten. Denn man kann Gnade nicht verstehen. Gnade ist nicht logisch. Das Gesetz ist logisch. Tu Gutes und du bekommst Gutes. Tu Schlechtes und du bekommst Schlechtes. Das verstehe ich. Jeder auf der Welt versteht das. Tu Gutes und du bekommst Gutes. Selbst ein Kind versteht das. Tu Gutes und du bekommst Gutes. Tu Schlechtes und du bekommst Schlechtes. Aber wenn du Gutes bekommst, das du nicht verdienst, ist die Reaktion: Amen. Dann bocken wir. Und wenn jemand etwas predigt, das wir nicht verstehen, zerstören wir ihn. Seinen Ruf, meine ich. Mein Ruf ist so oft in den Schmutz gezogen worden. Ich weiß nicht wie, aber durch die Gnade Gottes werde ich immer stärker. Ja. Die Menschen werfen mit Steinen, nicht wahr? Aber die Steine werden zu einem Fundament unter meinen Füßen, mit dem ich immer weiter aufsteige. Dank der Kritik hören noch mehr Menschen von mir. Ich will damit nicht sagen, dass ich mir das wünsche. Aber ich sage, lass Gott seine Arbeit machen. Und was tue ich? Ich schenke diesen Dingen keine Beachtung. Ich vergebe den Menschen, die damit zu tun haben. Wenn ich von jemandem höre, der mich kritisiert, vergebe ich ihm. Ich feiere sogar das Abendmahl für diesen Menschen oder diese Gruppe von Menschen. Und dann stehe ich auf und lasse es hinter mir. Denn ich weiß, dass meine Berufung von Gott kommt. Man kann die Gnade nicht verstehen. Sag mir, ob du das verstehst. Wir lesen bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dass Jesus während seines Dienstes Menschen heilte. Aber zu keinem von ihnen sagte er, dass sie ihm nachfolgen müssen. Ja, er sagt zu ein paar Fischern, folgt mir nach. Aber diese Männer hat er nicht geheilt. Ich weiß, dass du jetzt denkst, aber er hat doch gesagt, folgt mir nach. Die Fischer hat er nicht geheilt. Denen gegenüber, die er geheilt hat, hat er das nie als Argument benutzt. Ich habe dich geheilt, also musst du mir jetzt auch nachfolgen. Jesus erkauft sich die Herzen nicht. Er gewinnt sie durch die Anziehungskraft der Gnade. Nicht wahr? Seine Heilung hat nie einen Preis. Der junge Mann aus Nain war wahrscheinlich in seinen 20ern. Die Witwe weinte, ihr einziger Sohn war gestorben. Sie war eine Witwe, hatte keinen Ehemann, es gab keinen Mann in ihrem Leben. Und als Frau, die ganz auf sich gestellt war, war das Leben in dieser Kultur damals sehr schwer. Es war sehr schwer zu überleben. Jesus hielt den ganzen Zug an und erweckte den jungen Mann wieder zum Leben. Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und was sagte Jesus dann? Jetzt folge mir nach. Nein, er gab ihn seiner Mutter zurück. Amen. Ich liebe ihn. Je mehr wir über Jesus entdecken, desto mehr wollen wir sein wie er. Das ist unser Ziel. Wir schauen nicht auf das Gesetz, um wie er zu werden, wir schauen auf ihn. Und macht euch keine Sorgen, kritisiert nicht die anderen. Sagt nicht, die müssen auf Jesus schauen. Manchmal können auch die Kinder der Gnade komisch sein. Die Leute müssen auf Jesus schauen, die Predigt hat aber nicht auf ihn hingewiesen. Einmal passierte Folgendes, eine wahre Geschichte. Ich glaube, es war in Italien oder so. Ihr wisst, dass es dort viele Straßenkünstler gibt, die auf Leinwände malen. Eine Menschenmenge war zusammengelaufen und dieser Christ ging hin, um zu schauen, was los war. Die Menge schaute einem Künstler zu, der das Gesicht von Jesus malte. Sehr interessant, die Menge schaute dem Künstler zu, der das Gesicht von Jesus malte. Und der Christ sagte, wie furchtbar. Sie sollten auf das Bild schauen und nicht auf den Künstler. Er wusste nicht, wer der Künstler war. Da sprach der Herr zu ihm und sagte, das passiert vielen meiner Kinder. Sie schauen nicht auf mich. Sie schauen auf den, der auf mich schaut. Ich weise euch auf Jesus hin, aber ihr dürft nicht den Prediger anschauen. Amen. Seid nicht wie eine Katze oder ein Hund. Wenn du sagst, geh dorthin, Hund, dorthin, kommt der Hund stattdessen zu dir und schnüffelt an deinem Finger. Er hat's nicht verstanden. Du kennst solche Hunde, oder? Manchen sagt man dort und sie wissen, was man meint. Wir sollten also nicht die anderen kritisieren und sagen, sie weisen andere nicht auf Jesus hin. Schaust du denn gerade auf Jesus? Vergiss die anderen. Was geht dich das an? Folge du Jesus nach. Pastor, diese Person kritisiert mich. Vergiss sie. Folge du Jesus nach. Was geht es dich an? Jeder soll einfach dem Herrn nachfolgen. Jeder muss Rechenschaft vor dem Herrn ablegen. Amen. Also schau nicht einmal auf den Prediger. Wenn der Prediger den Luxus und das Privileg genießt, auf Jesus zu schauen, dann mach mit. Schau auf Jesus. Amen. Liebst du deine Kinder? Liebst du deine Kinder? Wie sehr liebst du deine Kinder? Sehr? Was an ihnen liebenswert ist, ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, wie Jesus in seiner Fülle ist. Alles kommt von ihm. Alles, was du liebst, ist in gewissem Maß nicht perfekt. Selbst wenn es dein Geliebter oder meine Geliebte ist, ist es nicht perfekt. Selbst ich bin nicht perfekt. Aber es ist ein Spiegelbild dessen, was wir sehen. So wie vorhin, als Pastor Lawrence zu mir kam, als ich in meinem Zimmer war und ich zu jemandem sagte, der pastorale Charakter dieses Mannes ist so schön. Ja, das habe ich über dich gesagt, Bruder. Hinter deinem Rücken. Ich habe gesagt, das ist so schön. Aber was ist es eigentlich? Was ist das, was ich an ihm so bewundere? Gott sei Dank ist es ein Teil von ihm. Aber eigentlich ist es ein Spiegelbild dessen, wie unser Herr Jesus als Hirte ist. Und so ist das bei allem, was du liebst. Du sagst vielleicht, ich liebe die Sanftheit dieser Schwester. Das ist so schön, sie strahlt aus ihr heraus. Es ist keine falsche Bescheidenheit. Aber was ist das eigentlich? Es ist die Sanftheit von Jesus. Ihn zu sehen bewirkt, wie er zu werden. So geschieht Heiligung ganz praktisch. Und nicht durch unsere Anstrengung. Höre ich ein kräftiges Amen? Zurück zu unserem Text. Ich möchte euch noch ein Geheimnis verraten, bevor ihr geht. Ihr werdet es mit mir sehen. Was sagt Epheser 6,18 über das Beten im Geist? Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Noch einmal zurück zu unserer Erklärung. Wir könnten auch sagen, durch das Beten zu jeder Zeit, in allem Gebet und Flehen im Geist. Das Wort bei zu jeder Zeit ist das Wort Kairos. Was bedeutet das? Dass wir bei jeder Gelegenheit im Geist beten sollen. Dass wir jede Gelegenheit nutzen sollen. Für mich ist das zum Beispiel die Zeit, während ich Auto fahre. Beim Fahren haben wir viel Zeit, nicht wahr? Ja, wir könnten auch Radio hören, aber wir können auch im Geist beten. Ich glaube, dass Gott ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, als er diese Gabe schuf und sie dem Menschen schenkte. Denn er wusste, dass viele Leute die Vorstellung haben würden, ich muss einen Zeitpunkt finden, an dem ich allein bin und mich irgendwo hinsetzen kann. Ja, ich empfehle sehr, dass man sich Zeit nimmt, in der man vor Gottes Wort still wird. Aber wenn man die Zeit nicht hat, ist es eine Gabe, die ständig gebraucht werden kann. Du kannst im Geist beten, während du kochst oder arbeitest oder tippst oder fährst. Du wirst trotzdem mit der gleichen Intensität beten wie Elia, als er 3 Stunden auf den Knien lag. Hörst du? Und das Beste von allem ist, dass wir dazu gar nicht unseren Verstand brauchen. Es ist ein Beten aus unserem Geist heraus, wie Gott es bestimmt hat. Der Geist steuert den Verstand. Der Verstand steuert den Körper. Heute ist das oft anders. Heute ist es bei weltlichen Menschen entweder so, dass der Körper alles kontrolliert oder dass der Verstand alles kontrolliert. Ich verstehe es nicht, also kann ich es nicht glauben. Dann will der Verstand der Chef sein. Das Sprachengebet lehrt uns Demut. Das ist die Gabe, die zu Pfingsten geschenkt wurde. Paulus sagt, ich würde mir wünschen, dass ihr alle in Sprachen reden könnt. Aber in der Gemeinde sollte nicht jeder laut in Sprachen beten. Wenn man in der Gemeinde betet, soll man nicht versuchen, einander mit seiner Frömmigkeit zu übertrumpfen. Er sagt, sprecht lieber mit Worten, die die Menschen verstehen. Ja, in der Gemeinde, seht ihr diese 3 Worte? Aber dann sagt er, behindert das Beten in Sprachen nicht. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen beten würdet. Und danach sagt Paulus, ich bete mehr in fremden Sprachen als ihr alle. Er schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, sie beteten die ganze Zeit in fremden Sprachen, wenn sie zusammen waren. Und er schreibt, ich bete mehr in fremden Sprachen als ihr alle zusammen. Er muss gleich nach dem Aufwachen in Sprachen gebetet haben, beim Reiten auf seinem Kamel und auch auf der Toilette. Er muss leise in Sprachen gebetet haben, wenn er mit den Menschen sprach. Du musst nicht immer laut beten, tu es einfach leise. Und bring es auch deinen Kindern bei. Aber sie müssen es erst bei dir sehen. Bete vor ihnen in Sprachen, okay? Bete laut in Sprachen, bevor du ihnen sagst, dass sie es auch tun sollen. Das hat mir der Herr gezeigt. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich zu Justin gesagt, Justin, bete in Sprachen. Und er sagte, ich habe es heute vor meiner Prüfung gemacht. Ich habe in Sprachen gebetet, aber du betest nicht in Sprachen. Denn vor ihm habe ich es bisher immer leise gemacht. Seitdem bete ich laut in Sprachen, wenn er in der Nähe ist. Mach es in deiner Familie. Damit lässt du den Strom des Lebens in deine Familie hineinfließen. Nun schauen wir uns diesen Vers an und danach will ich schließen, okay? Ich sollte das lieber nicht sagen, sonst wecke ich bei euch Erwartungen. Und wenn ich sie dann nicht einhalte, seid ihr enttäuscht. Aber was ich jetzt sagen werde, wird euch retten. Es wird euch retten. Und ich will unbedingt, dass ihr es versteht. Also helft mir ein bisschen, ja? Hier steht also, indem ihr zu jeder Zeit betet. Ich habe euch gesagt, dass zu jeder Zeit Kairos heißt, bei jeder Gelegenheit. Und was für Gebete sind das? Gebet und Flehen. Behaltet das im Hinterkopf. Gebet und Flehen. Beides findet im Geist statt. Gehen wir zurück zum Kontext. Hier steht, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen. Seht ihr das? Mit Gebet und Flehen. Ich zeige euch die griechischen Wörter, damit ihr sie kennt, wenn ich sie wieder sage. Gebet ist prosoichae. Und Flehen ist deesis. Prosoichae, deesis. Ich zeige euch das, damit ihr nicht denkt, dass es nur in der Übersetzung das gleiche Wort ist und nicht im Original. Ihr werdet es gleich sehen. Prosoichae, Gebet. Flehen, deesis. Nicht vergessen, ja? Sie sind wie Zwillinge. Beide finden im Geist statt. Beide werden im Geist gebetet. Zwei Dimensionen des Gebets. Könnt ihr mir soweit folgen? Nun schaut her. Gehen wir zu Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Mit anderen Worten, macht euch keinerlei Sorgen. Versteht ihr? Das ist leicht gesagt, Mann. Du hast nicht meine Pflichten. Tut mir leid. Wisst ihr, die Frau von Pastor Mark ist unglaublich. Wisst ihr, was sie tut, wenn Pastor Mark Auto fährt? Er hat uns das einmal erzählt. Ich glaube, der Gemeinde hat er es auch erzählt. Wenn er mit dem Auto den Bordstein berührt, jammert er. Oh, und dann sagt seine Frau, es ist nicht deine Schuld, Schatz, der Bordstein ist schuld. Weil er dort war. Und wir anderen Pastoren, die verheiratet sind, schauen ihn an. Er sagt uns immer, ich habe die beste Frau von allen. Sie ermutigt mich in allem, wisst ihr? Was ich auch tue, sie unterstützt mich immer. Wir anderen werden auch von unseren Frauen unterstützt. Aber sie würden nicht dem Bordstein die Schuld geben. Der Bordstein ist unbeugsam. Er gibt nicht nach. Pastor Mark erzählt uns auch, dass sein Lieblingslied, das er seiner Frau vorsingt, dieses ist. Tell me lies, tell me lies. Wenn man verzweifelt ist, würde man alles tun, was? Wenn er es nicht von uns hört, hört er es eben zu Hause, stimmt's? Denn wenn er zu mir kommt, sage ich ihm die Wahrheit. Aber natürlich in Liebe. Worüber hatten wir eigentlich gesprochen? Ach ja, genau. Also nicht vergessen, Gebet und Flehen. Damit will ich schließen. Also schaut her. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch prosoichae und deesis, Gebet und Flehen. Genau die gleichen Wörter wie in Epheser 6, beim Sprachengebet. Dem Beten im Geist. Also, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung. In der Bibel steht auch, dass wir in der uns bekannten Sprache beten sollen, wenn uns zum Beispiel jemand zum Essen einlädt. Dann sollen wir in unserer Sprache beten. Wenn wir in fremden Sprachen beten, heißt es dort, du magst wohl schön Dank sagen. In einer Übersetzung steht hier, du magst ein vortreffliches Dankgebet sprechen. Das heißt, wenn wir in fremden Sprachen beten, danken wir also auch, und zwar sehr schön. Aber weiter heißt es, du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Er versteht nicht, was du sagst. Er weiß nicht, wann er Amen sagen muss und anfangen kann zu essen. Wenn dich also jemand bittet, für das Essen zu danken, dann machst du nicht so. Sonst fliegt noch eine Gabel durch den Raum und trifft Pastor Mark. Und seine Frau sagt, Schatz, es ist nicht deine Schuld, das war die Gabel. Okay. Hier steht also, in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir alle wollen, dass der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken bewahrt. Das Wort bei bewahren, das hier im Griechischen verwendet wird, ist ein sehr starkes militärisches Wort. Es bedeutet militärische Festung. Er bewahrt unsere Herzen und Gedanken vor allen Ängsten, Sorgen und Befürchtungen. Solche Gedanken würden uns in eine Spirale der Bedrückung und Depression stürzen. Bete im Geist. Lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich weiß, dass dieser Vers traditionell so ausgelegt wird, dass wir mit unseren Sorgen zu Gott gehen sollen. Wir sollen Gott von unseren Sorgen erzählen. Gott, ich mache mir Sorgen um dieses Vorstellungsgespräch morgen. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Oder ich mache mir Sorgen wegen dieser körperlichen Schmerzen, Herr. Ich komme zu dir und gebe dir diese Sorgen, Herr. Und es ist auch nicht falsch, diesen Vers so anzuwenden. Das ist nicht falsch. Das ist ein Gebet, das ich 1. Petrus 5 zuordnen würde. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber genau genommen steht hier in diesem Vers, dass es um Gebet und Flehen geht. Wenn du Angst hast, mach so. Schau her, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Der Ausdruck Anliegen vor Gott kund werden lassen klingt eher passiv. Es ist also nicht so, dass du jedes Anliegen und jede Sorge zu Gott bringst. Nein, sie werden von jemand anderem zu Gott gebracht. Ich will euch die griechische Zeitform zeigen. Im Griechischen steht dieses Verb hier im Präsens passiv imperativ. Passiv, nicht aktiv. Präsens passiv imperativ. Das bedeutet, dass du nicht derjenige bist, der es sagt. Wenn du derjenige wärst, würde es anders lauten. Deine Aufgabe ist, sorgt euch um nichts. Das steht im Aktiv. Was tust du also? Du betest. Deine Aufgabe ist es, im Geist zu beten. Der Geist lässt es dann vor Gott kund werden. Genau wie bei der Waffenrüstung Gottes. Ich habe vor kurzem über die Waffenrüstung gepredigt. Dort fängt es damit an. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das Wort hier bei seid stark steht im Präsens, passiv und imperativ. Nicht du selbst musst versuchen, stark zu sein. Nein, du bist stark im Herrn. Das bedeutet, dass der Herr dir die Kraft gibt. Er macht dich stark. Wie? Indem du die Waffenrüstung anziehst. Das steht im nächsten Vers. Das gleiche Konzept. Vor einigen Wochen habe ich darüber gepredigt, wie man stets mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, sobald man mit dem Heiligen Geist getauft ist. Und das seid ihr hoffentlich alle. Zweifle nicht daran. Wenn du gerettet bist, dann hast du den Heiligen Geist, okay? Aber mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, heißt in ihn einzutauchen. Das Wort getauft heißt eintauchen. Es ist so, wie wenn ich Wasser trinke, dann ist das Wasser in mir. Sag nie, dass jemand, der gerettet ist, den Heiligen Geist nicht hat. Wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn ich Wasser getrunken habe, ist das Wasser in mir. Aber wenn ich in ein Schwimmbecken springe, dann tauche ich in das Wasser ein. Dann bin ich von Wasser umgeben. Verstehst du? Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Verstehst du? Geh einfach zum Gebets- und Heilungsraum und bitte jemanden dafür zu beten, okay? Okay. Könnt ihr mir soweit folgen? Du betest also in fremden Sprachen, aber wie gelingt es dir, jeden Tag mit dem Geist erfüllt zu bleiben? Im Epheserbrief heißt es, werdet voll Geistes. Wieder passiv und imperativ. Präsens, passiv, imperativ. Mit anderen Worten, du erfüllst dich nicht aktiv selber. Du bist hier nicht der Handelnde. Du bist nur der, der singt. Im nächsten Vers steht hier, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das bist du, du singst, lobe den Herrn, ich will den Herrn loben. Lord, blessed be the Lord, God Almighty. Ich sage dir, wenn du auf dem Weg zur Arbeit so singst, selbst wenn es nur leise ist, und egal, ob du in der U-Bahn sitzt oder in deinem Auto, dann wird das alles verändern, weil du mit dem Geist erfüllt bist. Aber denk daran, du wirst erfüllt. Das steht im Passiv. Und genauso ist es hier, wenn du in fremden Sprachen betest, wie wir festgestellt haben, mit Gebet und Flehen. Den Beweis dafür finden wir im Epheserbrief. Die gleichen Wörter, Proseuchä und Deesis, Gebet und Flehen im Geist. Auch wenn hier nicht im Geist steht, ist es das Gleiche, denn die Bibel erklärt die Bibel. Und diese beiden Dinge stehen hier zusammen. Hört ihr? Und nicht nur das. Bei Lasst kundwerden bist nicht du derjenige, der es kundwerden lässt. Wenn das unsere Aufgabe wäre, würde es im Aktiv stehen, aber es steht im Passiv. Ganz gleich, welche Angst in deinem Herzen herrscht, bete einfach so. Ich zeige und erkläre es euch ganz praktisch. Nachts gibt es zum Beispiel manchmal Momente, in denen du auf einmal aufwachst und dein Herz sehr schnell klopft, wie Herzrasen, und du weißt nicht warum. Oft ist der Grund Stress während des Tages. Natürlich können es auch Herzprobleme sein. Dann musst du zum Arzt gehen. Aber ich sage dir, selbst wenn du körperliche Symptome hast, kannst du beten. Ich rede jetzt von einem einmaligen Ereignis, wenn in der Nacht auf einmal dein Herz rasend schnell klopft oder wenn du Schmerzen hast. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass der Teufel immer die Nacht nutzt? Deswegen nennt man ihn auch den Fürsten der Finsternis. Das geistliche Böse, die Finsternis dieser Welt. Tagsüber scheinen Depressionen weniger schlimm zu sein. Aber nachts sind Depressionen sehr schlimm. Habt ihr das schon mal gehört? Ihr sagt lieber nichts. Nächstes Mal können wir ja die Frau von Pastor Mark fragen, ob sie sich hier vorne hinsetzt. Ja, ihr sagt jetzt Amen. Aber diese Leute hier in der ersten Reihe, will jemand mit ihnen die Plätze tauschen? Ihr in der ersten Reihe habt noch 5 Minuten, um euren Ruf zu retten. Sonst tauschen wir Plätze. Wer sind die Lauten da drüben? Wer sind die Lauten? Ja, ich höre euch. Ich sehe euch. Du bekommst also mitten in der Nacht Schmerzen oder dich überfallen Sorgen. Dein Bauch ist auf einmal wie voller Schmetterlinge. Du fühlst Knoten in deinem Magen. Was machst du dann? Manche sagen, steh auf, knie nieder und wirf deine Sorgen auf den Herrn, wirf deine Sorgen einfach ab. Das ist in Ordnung, ich sage nichts dagegen. Das ist eine der Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass hier ursprünglich eine andere Botschaft für die neutestamentlichen Gläubigen drin steckte. Denn die hatten das Sprachengebet verstanden. Es war bei den ersten Christen damals weit verbreitet. Sie beteten die ganze Zeit in fremden Sprachen. Darum haben sie verstanden, was Paulus meinte, als er schrieb, mit Gebet und Flehen. Was kannst du also tun? Sag einfach, Herr, ich weiß nicht, wie ich für diese Krankheit beten soll. Römer 8, Vers 26 sagt, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Na, was sagt uns das hier? Wem von euch ist bewusst, dass wir oft nicht wissen, was wir beten sollen? Nur Pastor Mark und Pastor Lawrence wissen es. Wir anderen Normalsterblichen wissen nicht, was wir beten sollen. Habe ich recht? Wir brauchen also den Heiligen Geist. Aber vergiss nicht, dass der Heilige Geist Gott selbst ist. Und er ist gesandt worden, damit er uns hilft. Das ist heute eine seiner Aufgaben. Er kommt zu uns und hilft uns. Der Heilige Geist betet nicht für uns. Ebenso heißt es in Römer 8, Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Das Wort bei kommt zu Hilfe hat im Griechischen die Vorsilbe syn. Das bedeutet zusammen. Ihr arbeitet zusammen. Du musst trotzdem beten, aber er gibt dir die Worte. Darum habe ich zu Justin gesagt, selbst wenn komische Wörter herauskommen, sprich es einfach aus, wenn du im Geist betest. Das müssen wir die Leute lehren. Lass dich nicht von deinem Verstand steuern. Übrigens, wenn du Gott um den Heiligen Geist bittest, kannst du keinen bösen Geist bekommen. Im Zusammenhang damit, dass wir Gott um den Heiligen Geist bitten sollen, sagt Jesus, wenn ein Kind seinen Vater um Brot bittet, würde der Vater ihm dann einen Stein geben? Wenn es ihn um einen Fisch bittet, würde ihm der Vater dann einen Skorpion oder eine Schlange geben? Nein, wenn ihr wisst, wie ihr euren Kindern Gutes geben könnt, wie viel mehr wird dann der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wenn du Gott also darum bittest, dich mit dem Heiligen Geist zu taufen, dann wird Gott jeden anderen Geist aufhalten und dafür sorgen, dass du den Heiligen Geist bekommst. Das garantiert Jesus uns. Könnt ihr mir soweit folgen? Also schaut her. Gott, ich weiß nicht, woher diese Schmerzen kommen. Sagen wir, es ist ein körperlicher Schmerz. Was tust du also? Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Übrigens, das Wort bei Schwachheiten bedeutet nicht einfach nur geistige Schwäche oder emotionale Schwäche. Viele legen es so aus. Aber das Wort Schwachheit wird in den Evangelien vor allem für Krankheiten verwendet. Dort, wo es zum ersten Mal verwendet wird, heißt es, Jesus selbst hat unsere Schwachheit auf sich genommen. Alle, die den Saum seines Gewandes berührten, wurden von ihren Schwachheiten geheilt. Alle, die kamen, um ihn zu hören, wurden von ihren Schwachheiten geheilt. Damit sind also auch Krankheiten gemeint. Zusammen mit dir kämpft er gegen deine Krankheit. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Du sagst also, Herr, ich weiß nicht, wie ich für diese Krankheit beten soll. Ich habe dich um Heilung gebeten, aber vielleicht brauche ich ein Gebet, Herr, das nur der Heilige Geist richtig beten kann. Also lass ab jetzt den Heiligen Geist dafür beten. Du liegst in deinem Bett und sagst, lass ab jetzt den Heiligen Geist für diese Situation beten. Und dann machst du so. Ganz gleich wie lange. Pastor, aber ich muss früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Keine Sorge. Wenn du im Geist betest, geschieht etwas. Selbst wenn ich nur 5 Stunden geschlafen habe, fühle ich mich erfrischt, wenn ich im Geist gebetet habe. Irgendetwas ist passiert und ich bin voller Energie. Hast du schon erlebt, dass du in der Nacht wenig geschlafen hast, aber tagsüber trotzdem voller Energie warst? Es ist, als würdest du eine geistliche Kraft anzapfen, die dich die ganze Zeit mit Energie versorgt. Und manchmal schläft man 8 Stunden und ist den ganzen Tag müde und bleibt am Bordstein hängen. Die Frau würde natürlich sagen, dass nicht du am Bordstein hängen geblieben bist, sondern der Bordstein an dir. Also bete im Geist und ich sage dir, dass das etwas bewirkt. Wenn du so betest, bewirkt das etwas. Zuerst einmal bekommst du Frieden. Selbst wenn du Schmerzen hast, wirst du von Frieden erfüllt. Denn Gott kümmert sich zuerst um dich. Du kannst keine Heilung empfangen, wenn du besorgt und ängstlich bist. Deswegen heißt es hier auch, sorgt euch um nichts. Wenn du in fremden Sprachen betest, verschwinden zuerst einmal Ängste, Stress und Sorgen. An der Oral Roberts University in Tulsa wurde einmal ein Versuch durchgeführt. Sie untersuchten das Gehirn von Menschen, die in fremden Sprachen beteten. Und man stellte fest, dass das ihr Immunsystem ankurbelte und ihr Stresslevel sank. Um etwa 25%, wenn ich mich nicht irre. Das ist ziemlich viel. Bete also so. Das bewirkt etwas. Allein das Wissen, dass jemand Vollkommenes für dich betet, schenkt dir schon psychologisch gesehen Frieden. Du weißt, dass jemand etwas unternimmt. Aber es ist mehr als nur psychologisch. Es geschieht wirklich etwas. Und deswegen bewahrt der Friede Gottes dein Herz und deine Gedanken. Ich weiß nicht, wie oft ich schon so gebetet habe. Dann schlafe ich ein, ohne es zu merken. Und am nächsten Tag wache ich auf und die Schmerzen sind weg. Bei anderen Sachen, die eher chronisch sind und länger anhalten, bete ich dafür und es wird jeden Tag etwas besser. Oder ich denke gar nicht darüber nach. Oder ich mache mir zumindest keine Sorgen mehr deswegen. Hört ihr, Leute? Bring also alles eines nach dem anderen zu Gott. Sag, Herr, Heiliger Geist, Vater, lass deinen Heiligen Geist für diese Sache beten. Lass es ihn einfach tun. Wenn du zur Arbeit fährst und an diesem Tag ein schwieriges Meeting ansteht, an dem du teilnehmen musst, bete einfach, Herr, Heiliger Geist, du weißt, wie du für mich beten musst. Du weißt, was vor mir liegt, ob ich Gunst brauche. Bete für das Meeting. Und dann machst du beim Fahren. Ich sage dir, der Friede Gottes wird über dich kommen. Wenn du den Raum betrittst, wirst du der Einzige sein, der ruhig und gelassen ist. Der Friede Gottes bewahrt dein Herz und deine Gedanken. Vater, ich weiß nicht, warum mein Kind diese Ängste hat. Ich weiß es wirklich nicht. Wir geben unser Bestes und versuchen, dem Kind gut zuzureden. Wir versuchen, es ihm logisch zu erklären. Irgendetwas ist los und das Kind hat solche Angst davor. Heiliger Geist, du weißt es. Bete für das Kind. Manchmal bleibt das Problem bestehen, aber du bekommst Frieden und kannst mit der Situation umgehen. Manchmal bekommst du eine Auslegung und weißt nicht einmal, dass es eine Auslegung ist. Auf einmal macht es Klick und das Licht geht an. Hört ihr? Und das ist nur eine der Geistesgaben. Hier steht, und damit will ich schließen, dass uns in Jesaja 28 ein Versprechen gegeben worden ist. So wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden. Und das ist die Erquickung. Ruhe und Erquickung, Freude, Erholung und Entspannung. Aber sie wollten nicht hören, seht ihr das? Durch stammelnde Lippen. Jesaja hat es prophezeit. Im Alten Testament gab es die Gabe der Sprachenrede nicht. Der Heilige Geist kam auf sie, aber er wohnte nicht in ihnen. David, Samuel, selbst Elia und Jesaja hatten den Heiligen Geist nie in sich. Warum? Weil sie innerlich noch nicht gereinigt waren, noch nicht wiedergeboren. Du und ich, wir sind durch das Blut von Jesus innerlich rein. Deswegen kann der Heilige Geist in uns wohnen. Das zeigt uns, dass die Gabe der Sprachenrede etwas Einzigartiges in unserem Zeitalter ist, für die, die unter der Gnade sind. Er hat es prophezeit, durch stammelnde Lippen. Wer von euch ist auch manchmal froh, dass ich nicht so klinge wie Pastor Lawrence? Ihr hört uns ja manchmal hier oben in fremden Sprachen beten, und es klingt nicht immer toll. Keine Sorge, selbst stammelnde Lippen sind ein guter Anfang. Das ist Gottes Gabe der Sprachenrede. Gott sagt, er wird zu ihnen reden. Und Gott sagt, das ist die Ruhe, bestimmter Artikel. Erquickt den Müden. Und wie traurig, aber sie wollten nicht hören. Auch viele Christen wollen heute nicht hören. Selbst diese Predigt wird bestimmt stark kritisiert werden. Bestimmt. Aber das zeigt nur, dass sich Gottes Wort erfüllt und dass sein Wort wahr ist. Sie wollten nicht hören. Aber eure Ohren sind gesegnet, denn sie hören. Eure Augen sind gesegnet, denn sie sehen. Woher wissen wir, dass es hier um die Sprachenrede geht, Pastor Prince? Sehr interessant. Gute Frage. Ich freue mich, dass du gefragt hast und die Predigt jetzt noch eine Minute länger wird. In 1. Korinther 14, wo Paulus über das Beten in fremden Sprachen spricht, zitiert er in diesem Kontext Jesaja 28. Er zitiert Jesaja 28 in 1. Korinther 14. Er sagt, im Gesetz steht geschrieben, damit bezieht er sich auf das Alte Testament, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und dann sehen wir den Kontext. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Seht ihr den Zusammenhang? Und was steht an der Originalstelle bei Jesaja? Das ist die Ruhe. Erquickt den Müden. Mögen wir alle immer mehr im Geist beten. Das Ende steht nahe bevor. Bleibt wachsam und betet. Vieles will unsere Herzen mit Sorgen und Ängsten belasten. Du bist gestresst. Die Ärzte sagen die ganze Zeit, dass die Leute gestresst sind, was zu vielen Herzerkrankungen und solchen Problemen führt. Und damit ist nicht positiver Stress gemeint. Wenn man ein Problem hat oder eine Prüfung ablegt, werden Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Zucker und all das wird in den Blutkreislauf gelenkt, damit Energie da ist, um die Aufgabe zu erledigen. Und wenn der Notfall vorbei ist, hört das wieder auf. Alles kehrt wieder zum Normalzustand zurück. Aber bei vielen Leuten hört es nie auf. Sie leben jeden Tag, den ganzen Tag lang, wie in einem Notfall. Und es wird immer mehr Zucker in ihren Blutkreislauf ausgeschüttet. Ich glaube, dass Diabetes eine der Folgen von chronischem Stress ist. Es werden Cortisol und all diese Dinge ausgeschüttet. Dann werden unsere Arterien brüchig und man bekommt Arterienverkalkung und all das. Die Ärzte bestätigen uns das. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Chronischer Stress ist tödlich. Man hat herausgefunden, dass sogar Alzheimer durch chronischen Stress und Entzündungen verursacht werden kann. Und eine der besten Schutzmaßnahmen dagegen ist, den ganzen Tag lang im Geist zu beten. Bei jeder Gelegenheit, bei jedem Kairos. Ich bin fertig, preis den Herrn, danke Jesus. Halleluja! Amen! Stand to your feet. Steht alle auf. Es ist gut, im Haus des Herrn zu sein. Ich bin so froh. Ich liebe euch alle. Ihr wisst das, oder? Ich habe diese Predigt vorbereitet, weil ich wirklich möchte, dass ihr das versteht. Damit keiner von euch anfängt, geringschätzig über die Gabe des Sprachengebets zu sprechen. Diese Gabe hat meiner Arbeit erst richtig Auftrieb gegeben, wie es John G. Lake sagt. Bete in fremden Sprachen, tu es oft. Wenn dein Kind krank ist, bete in fremden Sprachen. Wenn du gebetet hast, feiere das Abendmahl und bete im Geist. Dann wird dich Friede erfüllen, weil du weißt, dass der größte Fürsprecher für dich betet. Wenn du zu einem großen Gottesmann gehst, damit er für dich betet, zum Beispiel Pastor Lawrence oder Pastor Mark, dann spürst du, dass das etwas bewirkt, weil Gott die Gebete dieser Person erhört, denkst du. Gott erhört natürlich die Gebete von jedem, aber du denkst so. Wie viel besser ist es dann, wenn der Vollkommene, der Heilige Geist für dich betet? Es bewirkt etwas, wenn du im Geist betest. Vielleicht ist es nicht gleich äußerlich sichtbar, aber innerlich geschieht etwas. Du möchtest das Problem loswerden, aber Gott findet, dass sich dein Inneres verändern muss. Und so verändert er das zuerst. Du kannst nicht empfangen, wenn du voller Angst bist, also verändert er das. Wenn du dein Vertrauen noch nie auf den Herrn Jesus Christus gesetzt hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Es ist ganz einfach, wie Paulus in der Synagoge gesagt hat. Er hat gesagt, durch diesen Menschen Jesus wird euch die Vergebung der Sünden verkündet. Wir müssen selbst nichts dafür tun. Wir müssen nur an ihn und das glauben, was er am Kreuz getan hat, und das Geschenk der Rettung annehmen. Es ist vollkommen umsonst. Wenn du dieses Gebet mitbeten und die Gabe empfangen möchtest, dann kannst du das jetzt tun. Sprich mit mir. Sag, Vater im Himmel, ich empfange und ich glaube an meinen Herrn Jesus Christus. Er ist für meine Sünden gestorben und wurde von den Toten auferweckt, als ich in ihm freigesprochen war. Ich bin nun eins mit ihm. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Und Vater Gott, taufe und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Im Namen von Jesus. Amen. Diesen Moment, in dem ich sonst den Segen spreche, möchte ich heute nutzen, um eine Minute lang zusammen im Geist zu beten. Wenn du noch nie im Geist gebetet hast, dann empfang jetzt den Heiligen Geist im Namen von Jesus. Du hast darum gebeten. Empfange jetzt im Namen von Jesus den Heiligen Geist. Im Namen von Jesus sollst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Vielleicht hörst du, wie Wörter aus deinem Mund kommen, die du nicht verstehst. Sprich sie aus. Die Apostel sprachen in fremden Sprachen, wie der Heilige Geist ihnen zu sprechen eingab. Der Heilige Geist gab ihnen die Worte und sie sprachen sie aus. Sprich es aus. Fang jetzt an, in fremden Sprachen zu singen. Du kannst das den ganzen Tag lang machen. Mach es jetzt ganz leise. Okay, und jetzt bete. Siehst du, du hast es unter Kontrolle. Und genau das haben die Neurowissenschaftler auch herausgefunden. Du wirst nicht von etwas anderem gesteuert. Das wäre ein böser Geist. Beim Heiligen Geist kannst du die Lautstärke selbst regeln. Du kannst leise beten, wenn du vor anderen Leuten stehst. Und der Heilige Geist schenkt dir die Worte. Gott segne euch alle. Ihr könnt gehen.